Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, Free Mumia. Free Mumia, you can lock me up. But I will. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Radioaktiv Berlin. Vor dem Hintergrund immer heftiger werdender Repressions- und Verbotsbestrebungen, gerade auch aus der SPD, gegen die Rote Hilfe, eine Gefangenenhilfsorganisation, die spektrenübergreifend gegen politische Repression in diesem Land arbeitet, möchten wir heute einen Vortrag abspielen, den ich im Herbst 2016, konkret im November 2016 in Nürnberg aufgenommen habe. Auf den linken Literaturtagen dort wurde eine Broschüre vorgestellt, die Rote Hilfe Deutschlands im Widerstand gegen den NS. Es gab ja eine historische Rote Hilfe, die nach dem Ersten Weltkrieg gegründet bis nach 1945 tätig war, die Tausenden, Zehntausenden von politischen Aktivistinnen und Aktivisten zur Flucht verholfen und damit das Leben gerettet hat in der NS-Zeit und die auch massive Unterstützung von Gefangenen im Widerstand, im antifaschistischen Widerstand gegen das Hitler-Regime geholfen hat. Unterstützt hat. Darüber gibt es eine sehr ausführliche Broschüre, die wurde dort von der Herausgeberin vorgestellt. Und ihr werdet jetzt mit kleinen musikalischen Unterbrechungen diese Broschürenvorstellung hören. Und ich hoffe, dass es anregt, darüber nachzudenken, wie wichtig solche Menschenrechts- und Hilfsorganisationen für Leute sind, die politische Repression erfahren, auch in diesem Land. Okay, ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Klar, ihr wisst auch, um welches Thema es geht, nämlich um eine sehr große Widerstandsorganisation, die eben auch in der Zeit ab 33 aktiv war, was aber insgesamt sehr wenig bekannt ist. Also insgesamt wird das in der Forschung sehr stark vernachlässigt. Oft wird dann irgendwie Rote-Hilfe-Arbeit dem kommunistischen Widerstand ganz allgemein subsumiert und nicht gesondert erwähnt. Und deshalb ist das auch bei Leuten, die sich an sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigen, nicht so präsent. In der Form, also jetzt mit dem ausschließlichen Schwerpunkt auf der Arbeit in der Illegalität, ist das auch die erste Veröffentlichung zum Thema. Es gibt verschiedene Bücher, die sich mit der Roten Hilfe Deutschlands in der Weimarer Republik beschäftigen. Aber auch da ist, zum Teil eben auch aufgrund der Quellenlage, die Rote Hilfe ab 33 dann eher eine Randnotiz. Bei der Broschüre, die wir jetzt herausgegeben haben, sind verschiedene Quellen mit eingeflossen. Also klar, zum einen historische Forschungsliteratur, die sich mit antifaschistischem Widerstand allgemein beschäftigt und dann zumindest vereinzelt die Rote Hilfe Deutschlands erwähnt. Zum anderen dann Prozessakten gegen Rote Hilfe Aktivistinnen und Aktivisten, wobei die selbstverständlich ziemlich misstrauisch und mit Vorsicht zu genießen sind, einfach weil der Verfolgerblick bekanntlich sehr problematisch ist. Und weitere Quellen sind Rote Hilfe interne Unterlagen aus der Zeit, die hauptsächlich im SAPMO in Berlin liegen, sowie vereinzelte autobiografische Berichte. Die Broschüre ist prinzipiell so aufgebaut, dass es verschiedene Kapitel zu unterschiedlichen Themenbereichen gibt und diese Kapitel dann zum einen schon im Fließtext durch lokale Beispiele und Einzelfälle ein bisschen anschaulicher gestaltet werden. Zusätzlich gibt es noch eine Dokumentation von Flugblättern der Zeit, Zitate aus Rote Hilfe intern Berichten und autobiografische Zitate und eben auch eine Reihe von Kurztexten, die anhand von einzelnen Gruppen oder Einzelpersonen das Ganze nochmal ein bisschen anschaulicher machen. Die Broschüre ist prinzipiell so aufgebaut, dass es einen ersten einleitenden Text gibt, der die Rote Hilfe in der Weimarer Republik erklärt. Der Text ist relativ kurz gehalten, denn wie gesagt, zu dem Thema gibt es schon einige Veröffentlichungen. Trotzdem ist es längst nicht allen, auch historisch interessierten Menschen, so ein Begriff. Die Rote Hilfe Deutschlands wurde Mitte der 1920er Jahre gegründet als Reaktion auf die extreme Repression, die die Arbeiterinnenbewegung im Gefolge der Aufstände am Ende des Ersten Weltkriegs getroffen hat. Das Hauptziel in der Zeit war zunächst die ganz praktische finanzielle Unterstützung für die vielen politischen Gefangenen und ihre Familien

Denn im Frühjahr 1933, eigentlich direkt im Anschluss an den Reichstagsbrand, traf die Terrorwelle der Nazis eben auch die Rote Hilfe als KPD-nahe Organisation in extremem Ausmaß. Es gab, wie gegen viele Strukturen der Arbeiterinnenbewegung, massive Verhaftungswellen. Es gab Ermordungen von führenden Funktionären und Funktionärinnen. Dadurch, dass dann auch sehr viele gerade aus den Leitungsstrukturen verhaftet waren oder untertauchen mussten, war dann die Organisation auch über viele Monate hinweg weitgehend gelähmt. An der Basis wurde zwar versucht, irgendwie ein bisschen praktische Arbeit, also insbesondere finanzielle Unterstützung für die Verfolgten zu leisten, aber die Kontakte waren zunächst mal abgerissen. Und es musste dann mühselig versucht werden, ab dem Sommer 1933 einen illegalen Apparat oder eine illegale Gesamtorganisation aufzubauen. Denn es hatte zwar geringe Vorbereitungen gegeben auf ein mögliches Verbot und auf eine mögliche Überführung in die Illegalität, aber die waren leider nur bei geringen Ansätzen verblieben und wurden dann häufig bei der Repressionswelle ab Frühjahr 1933 auch wieder zunichte gemacht. Also indem dann beispielsweise geheime Deckadressen schon früh entdeckt wurden. Die illegale Organisation war dann, wie bei vielen Untergrund- und Widerstandsorganisationen, an der Basis in Fünfer- oder Dreierzellen gegliedert, die nur durch einzelne Kontaktpersonen mit den jeweils nächsten Leitungsebenen in Kontakt standen. Es gab ein ausgeklügeltes Kurier- und Instrukteurswesen, die dann Nachrichten übermittelt haben und die einzelnen Basisgruppen mit Material versorgt haben. Wie gut die illegale Arbeit der Roten Hilfe sich dann in der Illegalität wieder etablieren konnte, war sehr unterschiedlich. In manchen Ortschaften, insbesondere im ländlichen Raum, verblieb es meistens bei lokaler Direkthilfe. In anderen Städten und Bezirken konnte dann ein sehr ausgeklügelter und aktiver illegaler Apparat entwickelt werden, der sehr unterschiedliche Arbeitsbereiche ausüben konnte. Allerdings wurden all diese Aktivitäten immer wieder von extremen Rückschlägen begleitet, weil die Nazis sehr ausführliche Repressionskampagnen gegen die Rote Hilfe in die Wege leiteten. Das erste größere Kapitel stellt dann auch drei Hauptaktivitätsfelder der Roten Hilfe in der Illegalität vor. Im Mittelpunkt stand praktisch überall die Spendentätigkeit oder die Spendensammlungen, weil einfach dadurch, dass so ein extremes Maß an Repression über die Arbeiterinnenbewegung hereingebrochen war und die staatlichen Behörden selbstverständlich keinerlei Sozialhilfe für die Angehörigen gewährten, war die Hilfe nötiger denn je. Deshalb waren zum einen Mitgliedsbeitragskassierungen, aber eben auch spontane Sammlungen oder anlassbezogene Sammlungen der Hauptteil der Arbeit. Das konnte auch in Dörfern und von schwächeren Strukturen geleistet werden, war aber auch bei den stärker aufgestellten Strukturen eigentlich der Hauptteil der Arbeit. Gerade in Städten, in denen mehr Aktivitäten entfaltet werden konnten, war auch die Öffentlichkeitsarbeit weiterhin ein sehr wichtiges Standbein der Arbeit. Zum einen durch die Veröffentlichung von Flugblättern oder Zeitungen, also viele auch untere Gremien in einzelnen Städten oder in Bezirken hatten eigene Zeitungen. Zum Teil wurden dann eben auch Zeitungen noch vertrieben, die reichsweit verfügbar waren. Also das Zentralorgan Tribunal, was schon vor 1933 die wichtigste Rote Hilfe-Zeitung gewesen war, wurde auch in der Illegalität über einen ziemlich ausgeklügelten Kurierapparat im gesamten Reichsgebiet verbreitet. Zumindest in den ersten Jahren gab es auch noch ein breites Spektrum von öffentlichkeitswirksamen Aktionen, die die Rote Hilfe in die Wege leitete. Das reichte dann von Prozessbesuchen über die Versuche, Kundgebungen und andere öffentliche Protestaktionen zu machen, bis hin zur Nutzung von bestimmten Veranstaltungen für politische Aktionen. Ein klassisches Beispiel sind da Beerdigungen von ermordeten Genossen und Genossinnen, bei denen dann so viele Arbeiterinnen und Arbeiter zusammenkamen, dass es letzten Endes ein Protestmarsch wurde. Das war natürlich auch der Gestapo bewusst, die dann häufig sogar auf Friedhöfen Verhaftungen vornahm und die Angehörigen mit Repression überzog. Sowieso waren gerade Morde in Haft oder auch spektakuläre Prozesse immer wieder Anlass für Rote-Hilfe-Aktionen dann in den jeweiligen Regionen, zum Teil aber auch im Rahmen von Kampagnen, die überregional stattfanden. Der dritte wichtige Bereich, der auch hauptsächlich in den etwas besser aufgestellten Strukturen eine zentrale Rolle innehatte, war der sogenannte illegale Apparat. Das heißt, ein System von Deckadressen für Post, von illegalen Quartieren für untergetauchte Funktionäre und Funktionärinnen, Anlaufstellen für Kuriere und Kurierinnen. Und diese Adressen mussten relativ häufig gewechselt werden, denn oft genug waren die Leute, die ursprünglich bereit gewesen waren, so eine Adresse zur Verfügung zu stellen, nach einer Weile zu sehr im Visier der Gestapo und haben dann den Rückzieher gemacht. Dieser illegale Apparat war letzten Endes auch die Grundlage für die Kommunikation mit anderen Strukturen, also für die überregionale Vernetzung. Auf diese Art konnte der Kontakt zur jeweiligen Bezirksleitung, zum Zentralvorstand in Berlin, zur Exilleitung gehalten werden. Außerdem auch zu den Grenzstellen im benachbarten Ausland, die häufig eine wichtige Unterstützung dargestellt haben. Von diesen Institutionen kam nämlich sowohl allgemeine Anleitungen, Informationen und Material wie Zeitungen, aber auch, und das war tatsächlich für viele Ortsgruppen noch deutlich relevanter, finanzielle Zuschüsse, die einfach so vor Ort zu begrenzt waren und insbesondere aus dem Ausland von den befreundeten Roten Hilfen dort kamen enorme Summen ins Land, die dann zur Unterstützung der verfolgten Antifaschistinnen und Antifaschisten gedient haben. Radioaktiv Berlin. Rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de Es folgen dann innerhalb der Broschüre verschiedene weitere Unterkapitel, die etwas speziellere Themen behandeln. Eines widmet sich der Solidaritätsarbeit in der Provinz, also tatsächlich im ländlichen Raum, wo die Arbeit einfach naheliegenderweise etwas beschränkter war, häufig sich auf Spendensammlungen beschränkte, aber trotzdem über viele Jahre hinweg anhielt. Und zumindest in einigen grenznahen Gebieten auch noch einige andere Arbeitsfelder mit aufgriff. Zum Beispiel den Schmuggel von im Ausland gedruckter verbotener Literatur oder auch die Fluchthilfe von Verfolgten ins Ausland. Gerade zum Thema illegale Literatur der Roten Hilfe gibt es zwar schon vereinzelt Veröffentlichungen, die das behandeln, Trotzdem ist es da in der jetzigen Veröffentlichung nochmal mit aufgegriffen. Da lassen sich hauptsächlich zwei unterschiedliche Bereiche unterscheiden. Das eine ist die reichsweit vertriebene Zeitung Tribunal sowie die Broschüren, die ebenfalls im Ausland gedruckt wurden und dann eben auf zum Teil sehr abenteuerlichen Wegen ins Land geschmuggelt und da weiter vertrieben wurden. Zum anderen die jeweils regional erstellten Zeitungen, die häufig dann Elemente aus der Tribunal übernommen haben oder dann eigene Themen von vor Ort aufgegriffen haben. Dass es gerade rund um die Herstellung von solchen Zeitungen in der Illegalität und auch um den Vertrieb extreme Probleme gab, ist selbstverständlich. Auch das kommt da dann nochmal entsprechend zur Sprache. Also insbesondere alle Vervielfältigungsmöglichkeiten wie Schreibmaschinen, Abziehapparate und so weiter waren ja besonders im Visier der Gestapo und wurden bei Hausdurchsuchungen sofort beschlagnahmt. Radioaktiv Berlin, Dynamik dessen ist dir. So sieht's aus. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier im Pi-Radio Verbund. Wir haben heute eine Sondersendung, die sich mit der Rolle der Roten Hilfe Deutschlands im Widerstand gegen den NS auseinandersetzt. Zwischen 1933 und 1945 hat die Rote Hilfe Zehntausende von Menschen aus diesem Land gebracht, Gefangene unterstützt, Hinrichtungen versucht zu verhindern und immer auch wieder Unterstützung für Angehörige von Opfern politischer Repressionen organisiert. Wir haben einen Vortrag mitgeschnitten im Herbst, im November 2016 auf den linken Literaturtagen in Nürnberg. Ihr hört jetzt einen Teil über Frauen im Widerstand. Ein weiteres Kapitel widmet sich relativ ausführlich der Rolle, die Frauen innerhalb der illegalen Roten Hilfe gespielt haben. Aus dem einfachen Grund, dass sie nicht nur in der Weimarer Republik einen relativ hohen Anteil innerhalb der Mitgliedschaft gestellt haben. Also 1932 lag der Anteil bei knapp 27%, was für die damalige Zeit noch erstaunlicher war, als es heute schon bei manchen Organisationen ist. Und ab 1933 haben Frauen teilweise eine noch viel wichtigere Rolle gespielt. Aus dem einfachen Grund, dass die Männer, wie in vielen Organisationen in der Weimarer Republik, häufig mehr im Mittelpunkt standen. Frauen in der Regel eher Basisaufgaben wahrgenommen haben. Und zum Teil waren die Frauen auch gar nicht im Visier der politischen Polizei der Weimarer Republik gewesen. Und das war ja die Grundlage für die frühen Verfolgungen durch die Gestapo. Deshalb wurden Frauen häufig gar nicht in der ersten Verhaftungswelle mitverhaftet und konnten dann, dadurch, dass sie die Strukturen ja kannten, die Funktionärsaufgaben übernehmen, die ansonsten einfach unerledigt blieben. Also viele sind dann in die Posten nachgerückt, zum Teil auch von Verwandten. Also manche haben dann die Leitung von ihrem Vater oder von ihrem Ehemann übernommen, denn sie kannten ja die gesamten Abläufe. Sie hatten das immer mitgemacht, aber eben weniger sichtbar. Und dadurch haben dann immer häufiger Frauen, zum Teil auch relativ unbekannte und unerfahrene Mitglieder, relativ wichtige Rollen innerhalb der Organisation übernommen, aus dem Grund, weil sie eben weniger bekannt waren und dadurch auch unauffälliger agieren konnten. Sowieso hatten sie den Vorteil, dass sie bestimmte frauenspezifische Muster als Tarnung nutzen konnten. Denn die Gestapo war ohnehin der festen Überzeugung, dass Frauen per se unpolitisch sind. Das war jetzt auch kein ganz Gestapo-ausschließliches Phänomen, aber die Gestapo hat eben auch Frauen sehr viel weniger kritisch beäugt, weshalb dann solche Dinge wie zum Beispiel Flugblatttransport im Einkaufswagen, im Einkaufskorb oder im Kinderwagen relativ unauffällig vonstatten ging und Frauen insgesamt seltener in Kontrollen gerieten. Auch Treffen von Funktionärinnen konnten dann hervorragend als Klatsch auf dem Friedhof oder Kaffeekränzchen getarnt werden und waren deutlich unauffälliger als entsprechende Treffen von Männern. Auf diese Art hatten sie ein geringeres Repressionsrisiko, was sich dann auch wieder darin zeigt, dass sie insgesamt in den Prozessunterlagen deutlich seltener auftauchen und in gewisser Weise unterrepräsentiert sind. Zumindest in den ersten Jahren war auch die Rechtsprechung gegen Frauen deutlich milder, weil ihnen insgesamt unterstellt wurde, dass sie gar keine Ahnung hätten, worauf sie sich da eingelassen hätten und eher versehentlich in den Widerstand geraten seien. Trotzdem heißt es nicht, dass nicht eine sehr große Anzahl von Rote-Hilfe-Aktivistinnen von den Nazis über Jahre hinweg in Zuchthäusern, Gefängnissen und KZs inhaftiert gewesen wäre. Viele Rote-Helferinnen wurden auch ermordet. Aber trotzdem lässt sich jetzt rein statistisch einfach die Tendenz ablesen, dass Frauen oft früher wieder aus der Haft entlassen wurden und dann eben auch in der späten Roten Hilfe wieder Aufgaben früher übernehmen konnten. Ahora estás escuchando Radioactiv Berlin. Es gibt dann im Folgenden noch einige kürzere Kapitel, die sich mit Einzelaspekten beschäftigen, zum Beispiel mit der Einheitsfrontpolitik der Roten Hilfe Deutschlands. Also schon in der legalen Zeit war die Einbindung insbesondere von sozialdemokratischen und anderen sozialistischen Menschen aus der Arbeiterinnenbewegung ein zentrales Ziel gewesen. Das wurde auch in der Illegalität fortgeführt. An der Basis hat das sehr gut funktioniert. Mit dem Parteivorstand im Exil gab es weiterhin massive Konflikte, aber es gelang an der Basis sehr viele Menschen aus anderen Spektren der Arbeiterinnenbewegung einzubinden. Und auch mit anderen Kreisen von Nazi-Gegnerinnen, also beispielsweise mit bürgerlichen oder christlichen Kreisen, Kontakte zu pflegen und dort zum Teil Unterstützung zu bekommen. Ein anderes Thema, das kurz angerissen wird, ist die nicht ganz unumstrittene Taktik des trojanischen Pferds. Der Hintergrund davon war, die NS-Organisation zu unterwandern und punktuell auszunutzen für die Zwecke der Roten Hilfe, indem beispielsweise im Winterhilfswerk gezielt untere Funktionärsposten übernommen werden und dann Gelder sehr gezielt an die Familien von inhaftierten Antifaschistinnen und Antifaschisten umgeleitet werden. Das Konzept war innerhalb der Roten Hilfe sehr stark umstritten, aus dem einfachen Grund, weil viele Rote Helferinnen gesagt haben, wir haben seit Jahren und Jahrzehnten nichts anderes gemacht, als die Nazis zu bekämpfen. Wir haben jetzt keinerlei Interesse daran, in die NS-Organisation reinzugehen und uns dort zu verbiegen und zu verstellen. Von daher wurde das Konzept nicht umfänglich umgesetzt, aber in manchen Städten wurde es zumindest in Ansätzen aufgegriffen. Nach einem relativ kurzen Kapitel, das Solidaritätsarbeit innerhalb der Gefängnisse, Zuchthäuser und KZs behandelt, folgt dann ein längerer Abschnitt, der das System der Grenzstellen behandelt. Und zwar hatte die Rote Hilfe Deutschlands ja sowieso schon lange sehr gute internationale Kontakte und hat dann schon im Frühjahr 1933, als auch einfach eine zunehmende Anzahl von verfolgten Antifaschistinnen und Antifaschisten die Flucht antrat, Grenzstellen, also Grenzbüros im benachbarten Ausland eingerichtet. Diese Grenzstellen hatten zwei Funktionen. Zunächst war die Hauptfunktion den Literaturvertrieb von im Ausland gedruckter Rote Hilfe-Literatur ins Reichsgebiet, die Betreuung der angrenzenden Rote Hilfe-Strukturen, also in den grenznahen Regionen innerhalb des Reichsgebiets, und die finanzielle Unterstützung der illegalen Roten Hilfe zu gewährleisten. Diese Arbeit haben die Grenzstellen in unterschiedlich gutem Ausmaß bewältigt, aber mit der Zeit hat sich rauskristallisiert, dass sie diese Arbeit besser machen konnten als der Zentralvorstand in Berlin, der von vielen Regionen deutlich weiter weg war, sodass dann beispielsweise Zürich, Prag oder Straßburg größere Rollen spielten für jetzt die süddeutschen Strukturen. Eine weitere wichtige Rolle war der sogenannte EMI-Apparat, das heißt die Betreuung der Immigrantinnen und Immigranten. Die Rote Hilfe hat an diese Grenzstellen eigene EMI-Stellen angegliedert, bei denen die frisch Geflüchteten sich ersten Rat suchen konnten. Das waren diese Erstanlaufstellen, wo die Leute dann befragt wurden nach ihren Fluchtgründen und dann mit Quartieradressen versehen wurden, damit sie zunächst mal irgendwo bleiben konnten. Diese EMI-Stellen haben auch die politische Betreuung der Emigrantinnen und Emigranten übernommen, damit die nicht völlig losgelöst im luftleeren Raum dann in den jeweiligen Exilländern, in denen sie sich ja auch gar nicht verständigen konnten, waren. An der Stelle muss dann die Rolle der befreundeten Roten Hilfen der Nachbarländer erwähnt werden, die wirklich Unglaubliches geleistet haben, um diese Tausende und Zehntausende von Emigrierten bei sich unterzubringen. Das hat dann in der Regel darüber funktioniert, dass innerhalb der jeweiligen lokalen Arbeiterinnenbewegung bei solidarischen Familien gefragt wurde, könnt ihr Schlafplätze oder Essensplätze zur Verfügung stellen, wo dann jeweils die Geflüchteten einquartiert wurden. Das heißt, diese befreundeten Roten Hilfen haben die Versorgung der Emigrierten übernommen, aber sie haben gleichzeitig auch die Rote Hilfe Deutschlands durch massive Öffentlichkeitsarbeit in den jeweiligen Ländern unterstützt. Sie haben breit angelegte Spendensammlungen durchgeführt, nicht nur zur Versorgung der Emigrierten, sondern eben auch zur finanziellen Unterstützung der illegalen Roten Hilfe Deutschlands im Reichsgebiet. Paradise Lost hier auf Radioaktiv Berlin. Ihr hört heute eine Sondersetzung hier im Pi-Radio Verbund. Und zwar haben wir einen Vortrag mitgeschnitten über die Geschichte der Roten Hilfe Deutschlands im Widerstand gegen den NS. Wir haben jetzt ein weiteres Kapitel, fast das letzte von dem Vortrag, das vorletzte. Es geht dort um die Repression im Nationalsozialismus, aber auch die Entwicklung der Roten Hilfe Deutschlands nach 1945. Und das hört ihr jetzt. Die Rote Hilfe Deutschlands war von Anfang an extremer Repression ausgesetzt. Und das ist dann auch das Thema im letzten wirklich großen Kapitel. Schon ab 28. Februar 1933 war sie eines der Hauptangriffsziele der Gestapo und wurde systematisch durch massenhafte Verhaftungen, durch regelmäßige Hausdurchsuchungen von bekannteren Mitgliedern und eben auch durch brutale Morde an bekannten Funktionärinnen und Funktionären versucht zu zerschlagen. Die Gestapo hat auch versucht, durch das gezielte Einschleusen von Spitzeln die Organisation zu zerschlagen. Das hat ihr zum Teil auch gelungen. Denn jeder von diesen Spitzeleinsätzen hat dann in den jeweiligen Regionen und zum Teil auch in ganzen Bezirken Massenverhaftungen nach sich gezogen, weil es die Spitzel oft geschafft haben, sich in relativ wichtige Funktionen einzuschleichen und dann den Einblick hatten in die gesamten Strukturen. Und dadurch, dass sie die Kontaktadressen aus jeder Ortsgruppe hatten, hat sich dann oft ein extremer Dominoeffekt entwickelt, in dem dann in den einzelnen Städten wieder jeweils Strukturen aufgeflogen sind. Auf diese Art wurde in vielen Städten die Rote Hilfe immer wieder auf Null zurückgeworfen. Die Strukturen wurden manchmal im Vierteljahresrhythmus zerschlagen und mussten dann neu aufgebaut werden. Da kam dann insbesondere den vom Zentralvorstand oder den Grenzstellen entsandten Instrukteuren und Instrukteurinnen eine große Rolle zu, die dann die noch relativ unerfahrenen verbliebenen Mitglieder sammeln und soweit anleiten konnten, dass sie es geschafft haben, neue Strukturen innerhalb der Stadt aufzubauen. Aber wie gesagt, es war ein ständiges Hin und Her von Rückschlägen und Neuaufbau. Auch vor Gericht wurde der NS-Terror immer deutlicher spürbar. In den ersten Monaten konnten Rote Hilfemitglieder noch darauf hoffen, dass ihre Arbeit als fehlgeleitete Mildtätigkeit eingestuft wird, einfach weil gedacht wurde, naja, so Hilfe für Familien von Gefangenen, das kann irgendwie eigentlich vielleicht auch aus Gutmütigkeit passiert sein. Allerdings war dann der Gestapo und der Justiz ziemlich schnell bewusst geworden, dass die Rote Hilfe eine ganz vitale Rolle hatte für den gesamten antifaschistischen Widerstand. Denn das Bewusstsein, dass es eine Organisation und dass es Strukturen gibt, die im Zweifelsfall für die Inhaftierten da sind und für ihre Familien, die in einer extremen Notsituation sind, das war für viele dann auch mit ausschlaggebend, um zu sagen, ja, ich wage den Schritt in den Widerstand, ich organisiere mich in den entsprechenden Gruppen und wenn ich aus der Haft entlassen werde, gehe ich wieder in die Strukturen, einfach weil eine gewisse Sicherheit da war, dass sie nicht allein stehen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass also bis 1935 das Strafmaß immer weiter anstieg. Und einen ersten brutalen Höhepunkt im Justizterror war dann 1935, als das Reichsleitungsmitglied Rudolf Claus als erster antifaschistischer Widerstandskämpfer aufgrund von einem reinen Organisationsdelikt, also wirklich nur aufgrund der Arbeit, die er innerhalb der Leitungsstrukturen innehatte, zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Das war dann auch für die Rote Hilfe als Gesamtorganisation wirklich ein Schock, auch dass diese Hinrichtung nicht verhindert werden konnte, obwohl es international eine starke Solidaritätskampagne war. Aber spätestens zu dem Zeitpunkt war dann eben auch klar, wer innerhalb der Roten Hilfe mitarbeitet, riskiert Kopf und Kragen. Ab 1935/36 setzte dann eine neue Tendenz innerhalb der Roten Hilfe ein. Während bis dahin noch ständig versucht worden war, nach Repressionsschlägen durch die Gestapo die Strukturen wieder neu aufzubauen und wieder an die zentralen Leitungsgremien anzubinden, wurde das ab 1936 zunehmend unmöglich. Also der Literaturvertriebsapparat war zusammengebrochen, Kurierwesen hat nicht mehr so funktioniert, es gab nicht mehr genug Instrukteurinnen und auch die Strukturen in den einzelnen Städten waren so ausgedünnt, dass es kaum noch möglich war, Kontakte zu halten. Es kam dann daraufhin zu einer Dezentralisierung, die einerseits den Vorteil hatte, dass dann Repressionsschläge lokal begrenzt blieben. Wenn irgendwo eine Rote Hilfestruktur aufgeflogen ist, dann hat es die Mitglieder betroffen, aber eben nicht noch sämtliche befreundeten Strukturen im ganzen Bezirk. Gleichzeitig gab es eben den extremen Nachteil, es gab keine Literatur mehr von außen, es gab keine Informationen mehr von außen und vor allem es gab keine finanziellen Zuschüsse aus dem Ausland mehr, weil einfach jede Gruppe dann auf sich allein gestellt war. Und das bedeutete dann auch, dass insgesamt die Möglichkeiten der Rote-Hilfe-Strukturen deutlich begrenzter waren. Die meisten Basiszellen haben sich dann auf Spendensammlungen oder Beitragskassierungen beschränkt, um einfach diese finanzielle Unterstützung für die Familien der Gefangenen und für die Gefangenen selbst zu leisten. 1938 hat sich dann auch die Rote Hilfe Deutschlands als Gesamtorganisation aufgelöst. Aber das heißt nicht, dass damit die Rote Hilfe Arbeit beendet war. Diese Rote Hilfe Sammlung ging in vielen Städten bis zur Befreiung 1945 weiter. Es folgt dann am Ende von der Broschüre noch ein kurzes Kapitel, was sich nochmal auf das Exil bezieht. Und zwar auf das Exil in der Sowjetunion, wo sich zumindest von den bekannteren Rote-Hilfe-Aktivistinnen und von den führenden Funktionären und Funktionärinnen einige hingeflüchtet hatten. Und es ist ein extrem trauriges Kapitel in der linken Geschichte, dass viele von ihnen dann den Säuberungen, den sogenannten der Stalin-Ära, zum Opfer fielen. Da waren beispielsweise Mitglieder der früheren Reichsleitung dabei, wie Willy Koska, bekannte Anwälte der Roten Hilfe, wie Felix Halle, oder auch Aktivistinnen, die durch die Rote Hilfe oder innerhalb der Roten Hilfe sehr bekannt gewesen waren, wie Crescentia Mühsam, die zwar nicht ermordet wurde, aber über viele Jahre hinweg in sowjetischen Haftanstalten war. Dass die internationale Rote Hilfe insgesamt sich gegen diese unschönen Verfolgungen zu wenig ausdrücklich wehrte, mag dann mit dazu beigetragen haben, dass zu der Zeit dann auch die Rote Hilfe insgesamt zerfiel. Also Ende der 1930er Jahre war überall das Ende der Roten Hilfe als Organisation eingeläutet. Genau. Noch insgesamt zu der Broschüre, sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Das Prinzip oder die Idee dahinter war eher, mal einen Einblick zu geben in die Vielfalt von Themen, die damit verbunden sind, und in die unterschiedlichen Spektren der Rote-Hilfe-Arbeit in der Illegalität, und um überhaupt dieses Thema endlich mal innerhalb der Linken oder innerhalb auch der historischen Forschung wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist durchaus erwünscht, Erweiterungen und Ergänzungen dazu gezielt zu suchen. Sie soll auch tatsächlich eine Anregung sein zu eigener Recherche vor Ort. Also auch wenn es dann in einzelnen Städten Veranstaltungen gibt, fallen da immer wieder neue Einzelbeispiele und so weiter mit auf. Das ist wirklich ein Thema, was letzten Endes bisher ein großer weißer Fleck auf der historischen Forschungslandkarte war und das auf die Art einfach mal ansatzweise zumindest freigegeben wird zur Bearbeitung, wenn schon nicht geschlossen. Also das ist, wie gesagt, nicht der Anspruch davon. Genau. 20 Seiten. Genau. Kostet nur 7 Euro sozusagen. Und hat 120 Seiten. Hat 120 Seiten. Ist durchgängig bebildert. Genau. Und ich würde mich jetzt sehr freuen über eine lebhafte Diskussion zum Thema. Denn wie gesagt, das Ganze soll erst der Ansatz sein für eigene Nachforschungen zum Thema. We don't wanna sleep anymore. Smelly Family hier auf Radioaktiv Berlin. Wir haben heute die Sondersendung über die Rote Hilfe Deutschlands im Widerstand in der NS-Zeit und auch kurz noch danach, nach 1945. Der Vortrag oder die Teile, die ich vom Vortrag mitgeschnitten hatte, die sind jetzt vorbei. Aber es gab anschließend noch eine Diskussion, da kam die Frage auf, wie war denn die Rolle von Spitzel und auch der Umgang damit in der Roten Hilfe Deutschlands damals in der Vergangenheit. Und die Autorin hatte hier noch einiges zu ergänzen. Eine sehr ausgeklügelte Auseinandersetzung damit. Es gab nämlich den sogenannten Abwehrapparat, um eben das Spitzelwesen einzudämmen. Das Hauptproblem dabei war, dass es sich häufig um frühere Aktivistinnen und Aktivisten aus der Arbeiterinnenbewegung gehandelt hat, die dann entweder umgefallen waren, irgendwann ihr Fähnchen nach dem neuen rechten Wind gehängt hatten, oder die innerhalb der KZs dann sich haben in irgendeiner Form erpressen lassen, zum Teil auch durch inhaftierte Angehörige haben erpressen lassen und die dann dadurch, dass sie ja schon bekannt waren als frühere KPD-Mitglieder oder als frühere Aktivistinnen aus der RGO oder aus der sonstigen Gewerkschaftsbewegung, hatten die einen gewissen Vertrauensvorschuss. Und die anderen Genossen und Genossinnen kannten die schon ewig und haben dann gesagt, ja, selbstverständlich, und du kannst gerne auch eine wichtige Funktion übernehmen, wenn du jetzt gerade dich in der Lage siehst und dir das zutraust. Es war ja dann eben auch die Problematik, dass sehr viele von den früheren Mitgliedern dann doch eher auf Distanz gegangen sind. Also die Mitgliedschaft ist selbstverständlich mit dem Verbot abrupt geschrumpft. Und nach den ersten Entlassungswellen dann aus den KZs wurden dann eben auch häufig relativ unbesehen Leute, die schon in Schutzhaft, in sogenannter, gewesen waren, wieder mit in die Strukturen aufgenommen, einfach weil es nicht sehr viele Alternativen gab. Also die Arbeit war dringender nötig denn je. Aber es waren einfach viel zu wenig Leute da, die noch bereit gewesen wären, sie zu machen. Es wurde, wie gesagt, immer darauf geachtet und es gab da immer einen sehr kritischen Blick drauf. Und insbesondere, wenn dann aufgefallen ist, in dieser oder jener Stadt oder Region gibt es gerade gehäuft Verhaftungen, dann wurde gezielter untersucht, womit könnte das zusammenhängen? Ist da möglicherweise ein Spitzel mit dabei? Aber die Rote Hilfe Deutschlands war, genau wie all die anderen Widerstandsorganisationen, eben gegen diese wirklich Heerscharen von Spitzeln, die die Gestapo ausgeschickt hat, nicht komplett geschützt. Also es war auch einfach nicht machbar. Es war nur machbar, indem die Arbeit eingestellt worden wäre. Und das war natürlich keine Alternative. Ja, ich muss jetzt leider über B.B. King rüberreden. Das wollte ich gar nicht, aber es lässt sich leider nicht vermeiden, denn die Sendung nähert sich dem Ende. Das war unsere Sondersendung zur Geschichte der Roten Hilfe Deutschlands und zu der Broschüre Helft den Gefangenen in Hitlers Kerker, die Rote Hilfe Deutschlands in der Illegalität ab 1933. Autorin und Herausgeberin ist Silke Markowski. Das Ganze ist erschienen in der Schriftenreihe des Hans-Litten-Archivs zur Geschichte der Roten Hilfe. Und ja, das könnt ihr natürlich auch bestellen im Literaturvertrieb der Roten Hilfe. Es gibt es auch in vielen gut sortierten Buchläden, die haben das. Und es kostet 7 Euro, diese Broschüre. Ist wirklich sehr lesenswert, um sich mal mit einem nicht so ganz im Vordergrund stehenden Kapitel des Widerstands gegen den Hitlerfaschismus auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal ein paar Gedankenanstöße zu geben über Bestrebungen von Politikerinnen und Politikern heute. In Berlin hören wir das ja immer wieder aus Reihen der SPD, aber auch aus anderen Reihen, die sich ernsthaft überlegen, die Rote Hilfe, die jetzige Rote Hilfe, die aktuell eben Widerstand oder Antirepressionsarbeit macht, die Leuten, die politische Repression erfahren, unterstützt, diese verbieten wollen. Das letzte Wort hat jemand, der auch schon sehr viel Unterstützung von der aktuellen Roten Hilfe erhalten hat, der US-amerikanische Autor, Journalist und politische Gefangene Mumia Abu-Jamal, seit 1981 inhaftiert, immer am Ende dieser Sendung als Radiojournalist zu hören, und das wird so bleiben, bis er frei ist und das selber machen kann. Mein Name ist Markus, ich verabschiede mich, macht's gut, bis zur nächsten Woche, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president